Körperteil am Menschen, das wächst ein Leben lang, haben Wissenschaftler herausgefunden. Was ist das denn? Der Penis ist das, oder? Ja, sehr gut. Ha ha ha.